Deutschlandfunk. Corso. Was ab morgen über die deutschen Leinwände rollt, das weiß Hartwig Tegeler. Er hat von den Neustarts ausgewählt eine zeitgenössische Ibsen-Adaption, einen rauen Berlin-Film und einen schmutzigen Genrefilm über illegale mexikanische Migranten. Kurz die Wildente, Lotte und Desierto, tödliche Hetzjagd. Ein Mann kehrt in seine Heimatstadt zurück und enthüllt ein lange vergrabenes Familiengeheimnis. Diesen Plot von Henrik Ibsens Theaterstück »Die Wildente« hat Simon Stone in die Jetztzeit übertragen. In einer düsteren, nebelverhangenen australischen Landschaft spielt die Wildente, in der das Geheimnis seiner vergangenen Liebe alles zerstört. Weil der notorische Besserwisser Christian etwas enthüllen will, die alte Beziehung nämlich zwischen seinem Vater Henry und Charlotte, die nun mit Oliver verheiratet ist. Christian knows, doesn't he? He may not say anything. I can't lose him, Henry. I'll try and talk to Christian. I'll call him. Aber dass Henry mit seinem Sohn sprechen will, es wird nichts ändern. Christians Zerstörungswut, sein Wunsch nach Rache ist nicht zu bändigen. Simon Stone, Theaterregisseur, in Australien aufgewachsen, hat in seinem Kinodebüt die Crème de la Crème der australischen Schauspieler versammelt. Geoffrey Rush, Sam Neill, Miranda Otto. Es ist ein Film über Menschen, die versuchen, gut zu handeln, die lieben und scheitern. So beschreibt Simon Stone seine betörende, grandios gespielte und verstörende zeitgenössische Adaption von Henrik Ibsens Die Wildente. Man könnte auch sagen, während das Blockbuster-Kino von kindischen Fantasien erzählt, erzählt Simon Stone von Menschen, ihren Stärken und Schwächen. Dass Stones Film bei uns nur in der Originalfassung mit Untertiteln ins Kino kommt, kann den Cineasten freuen. Letztendlich ist dies aber vor allem Ausdruck dafür, wie wenig der Verleih an seinen Film glaubt. Beschämend. Die Wildente von Simon Stone. Herausragend. Sie braucht Raum. I need space, sagt Lotte zu Greta in Julius Schultheis Film Lotte. Die titelgebende Berlinerin Anfang 30 ist besessen von ihrer Unabhängigkeit. Zu viel Alkohol, Koks auch, und der Job im Krankenhaus fliegt ihr um die Ohren. Ach ja, eine Wohnung fehlt ebenso. Als Lotte für 3 Monate bei einem alten Kumpel unterkommt, trifft sie durch Zufall in der Notaufnahme auf Greta. Greta ist Lottes Tochter, aufgewachsen beim Vater. Lotte hatte keinen Kontakt, nun aber klebt Greta an Lotte, die erstmal um sich haut. Weißt du, ich habe mir das überlegt, du kannst einfach nicht hierbleiben. Warum? Warum? Brauchen wir Freiraum. Muss allein sein. Und dann kommt eben dieses. I need space. Warum Lotte, die ihre Tochter mit 15 bekommen hat, die nie sehen wollte, welche Rolle Lottes Mutter dabei spielte, erfahren wir nicht. Es wird nur angedeutet. Filmemacher Julius Schultheis stellt die Psychologie seiner Figuren zurück hinter der Energie der Geschichte der jungen Frau in einem flirrenden Berlin. Und das überzeugt. Karin Handschewski als Lotte ist dabei ebenso eine Entdeckung wie Zita Aretz als Tochter Greta. Manche emotionale oder auch psychologische Wendung dieser Geschichte »Ich bin Ihre Mutter« erscheint vielleicht nicht überzeugend, aber das ändert nichts daran, dass dies ein sehr, sehr kraftvoller Film über eine sehr unkonventionelle, ruppige, kotzbrockige, abweisende junge Frau ist, die am Ende, wenn man so will, mit dem Abspann sich den eigenen Dämonen stellen wird, auch wenn sie das nie wollte. Greta, sei Dank. Lotte von Julius Schultheis, empfehlenswert. Na dann, wollen wir jagen? Dies ist eine brutale, schnörkellose Geschichte, ein schwarzes Gemälde über die Gegenwart. Dann los. Jonas Cuarons Thriller Desierto, tödliche Hetzjagd. Willkommen in Amerika. Von jetzt an müssen wir alle sehr vorsichtig sein. Selbst wenn es nur ein beschissener Bauer ist, versteckt euch. Ein Redneck, Ex-Soldat, macht mit seinem Scharfschützengewehr und seinem Schäferhund im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko Jagd auf Migranten, die ins gelobte Land wollen. Nach und nach ermordet der selbsternannte Grenzwächter die Fliehenden. Der mexikanische Regisseur Jonas Cuarón kümmert sich in seinem Film keinen Deut um Psychologie. Desierto, tödliche Jagd, ist physisches Genre-Kino. Aber selten war ein Survival-Thriller so aufgeladen mit gesellschaftlicher Realität, diesem Hass auf die Flüchtlinge, diesen großen Lügen, die Populisten à la Trump produzieren, um Sündenböcke für ihre Unzufriedenheit und Angst auszumachen. Wie sagt der mörderische Redneck in Desierto, bevor er die nächsten Schüsse auf die Flüchtenden abgibt? Ich habe dieses Land geliebt, jetzt nicht mehr. Ich konnte mir die Erfahrung der mexikanischen Migranten nur als Horrorfilm vorstellen, sagt Filmemacher Jonas Cuarón. Ob dann am Ende von Desierto jemand überlebt, ist dabei weniger entscheidend als die Düsternis, die trotz der gleißenden Helligkeit der Sonora-Wüste diesen Film durchzieht. Kalte Zeiten. Desierto, tödliche Hetzjagd von Jonas Cuarón, als DVD, Blu-ray oder Video on Demand erschien und Mexikos offizieller Anwärter auf den Auslands-Oscar 2017. Herausragend.